WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, meine Lieben, Donnerstagnacht, wir melden uns zur Stelle mit einer freien Themennacht. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ja, wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, ihr kennt die Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Jetzt bin ich sehr gespannt auf eure Themen und ich bin gespannt auf die Anrufer. Und der erste Anrufer heißt Mario und der ist 28. Guten Morgen, Mario. Ja, hallo, Domian. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Um was geht's denn bei dir? Und zwar, ich habe folgendes Problem. Ich bin mit einer Freundin, die nur Spanisch spricht, liiert. Oh, und du sprichst kein Spanisch? Genau, ich spreche nur Deutsch. Ah. Und wie geht sowas? Ja, ich habe sie kennengelernt durch einen Freund, ja, der aus Kuba kommt, ja, und sie mir praktisch vermittelt hat. Und es war so Liebe auf den ersten Blick sozusagen. Was heißt vermittelt? Also er hat sie mir ja praktisch vorgestellt. Ja. Genau, und wir haben uns direkt gut verstanden. Mhm. Wie lange läuft jetzt die Verbindung schon? 3 Monate sind es. 3 Monate. Genau, wie kann man sagen, wir haben uns gut verstanden, wenn man sich eben nicht versteht? Genau, das ist irgendwie lustig. Also wir zeigen auf Dinge und lächeln darüber, wenn wir etwas gemeinsam schön finden zum Beispiel. Mhm. Ne? Aber du hast recht, es ist unheimlich schwierig, weil wir einfach keine Sprache finden, oder? Gibt es keine Drittsprache, also Englisch zum Beispiel, oder? Genau, Englisch kann sie nämlich auch nicht. Das wäre nämlich das, was ich noch gekonnt hätte. Ja. Genau, und uns fehlt irgendwie völlig eine Möglichkeit der Kommunikation, also ja, außer der üblichen Sprache der Liebe oder so. Ne? Genau, ja, das wollte ich gerade sagen. Also am Anfang, wenn man verliebt ist und so, kann man das ja eine Weile noch hinkriegen. Genau. Aber irgendwann ist das, glaube ich, nicht mehr zu lösen. Man will auch kommunizieren miteinander und sich austauschen. Man will sich Meinungen erzählen, die Vergangenheit erzählen und so weiter. Genau, und das ist eigentlich auch mein Problem jetzt gerade. Also ich würde diese Beziehung gerne vertiefen irgendwie. Mhm. Und kann es eigentlich nicht. Diese Frau kommt aus Kuba und wohnt in Deutschland. Nee, sie ist eigentlich Spanierin. Mein Freund, der uns zusammengebracht hat, der kommt aus Kuba. Ach so. Genau. Aber sie lebt in Deutschland. Ja, genau. Was macht sie in Deutschland? Sie ist hier Beraterin. Also sie muss öfter hier hinreisen und sie überlegt auch tatsächlich auszuwandern. Nach Deutschland? Genau. Wen oder was berät sie hier auf Spanisch? Das ist genau so eine Übersetzungsfirma, ne? Ach so. Ja gut, aber dann, Mario, kann man ja wirklich, wieso lernt sie nicht Deutsch, wenn sie sowieso nach Deutschland ziehen will? Das wäre die Frage. Sie macht jetzt nicht deutsche Übersetzung, sondern genau, türkisch, spanisch, ne? Ja, ist ja wurscht. Mhm. Also wenn ich würde sagen, ich erwarte von jemandem, der in unser Land kommt, dass er Deutsch lernt. So wie ich auch in einem anderen Land die Sprache lernen würde, wenn ich dorthin gehe. Mhm. So, das ist das eine. Das andere ist, wenn ich verliebt wäre in jemanden, würde ich an deiner Stelle auch die alles Sprache lernen. Ja, natürlich, genau. Würde ich auch Spanisch lernen. Ist doch super. Das. Ich habe mir so ein Wörterbuch schon zugelegt und wir machen immer diese Online-Übersetzung. Genau. Da kommen nur ganz verrückte Sachen raus. Also, du hast so einen schönen, die Hinteransicht ist schön und dann kommt raus, die Hinteransicht ist groß. Ach so, sozusagen. Ja. Ne? Und das kann auch schon mal schief gehen. Ich würde an der Stelle jetzt jeden Abend in der Volkshochschule sitzen oder wo auch immer und die Grundkenntnisse Spanisch lernen und würde es von ihr umgekehrt auch verlangen. So lernt ihr beide eine neue fremde Sprache und ist doch toll. Und ja, also ich habe das Problem, ich habe die sogenannte Dyslexie, also genau, also so schnell geht das. Ach, das geht bei dir nicht so schnell. Aber sie ist so sprachbegabt, sie ist Übersetzerin, da müsste sie doch relativ schnell Deutsch lernen können. Genau, und das würde ich ihr auch gerne vermitteln irgendwie. Aber irgendwie klappt das halt nicht. nicht so ganz. Wie vermitteln? Ja, ihr zu sagen, ja, du müsstest jetzt mit mir irgendwie Deutsch reden, genau. Ja, hast oder, du denn hast lernen? Also, ja, hast du ihr denn den Vorschlag gemacht, dass sie Deutsch lernen soll? Genau. Ja, und? Was sagt sie? Ja, sie fängt an. Also wir machen es dann halt zusammen und so weiter. Aber jetzt nicht aktiv in der Schule oder so. Ne? Sagen wir so, Mario, wollen wir uns nichts vormachen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du nicht Spanisch lernst und sie kein Deutsch, könnte das auf Dauer, könnte es vergessen. Ja, das war nämlich meine Frage. Kann man überhaupt eine Beziehung führen, nein, wenn man sich nicht unterhalten finde kann? Finde ich nicht. Auf Dauer nicht. Wie gesagt, am Anfang in der Tuchtelphase, ja. Ja. Aber nicht über ein Ding. Ja, ne? Und ich denke, 3 Monate ist doch jetzt irgendwo auch die Grenze, ja, dann, ne? Finde ich schon. Ja. Außerdem okay, weißt du ja gar nicht so richtig, in was du verliebt bist. Du hast ja noch keine Ansichten von ihr gehört. Können uns nicht über die Vergangenheit unterhalten. Zum Beispiel, allem, ne? Ja. Das ist etwas, was mich so richtig stört. So. Man ist ja nicht nur verliebt, wie jemand lächelt oder auftritt oder so, sondern man ist ja auch darin verliebt, was jemand für welche Ansichten er hat, welche Haltung er hat, wie charmant er vielleicht auch erzählen kann, nur witzig ist. All die ganzen Sachen kommen doch dazu. Ja. Mario, okay, du musst also wenn du nicht kannst, dann musst du sie bitten, musst du ihr erklären, ich bin da ein bisschen gehandicapt, ich kann das nicht so schnell lernen, dann muss sie lernen. Genau. Vor allen Dingen, wenn sie nach Deutschland kommen will, ist es doch ganz selbstverständlich, dass sie es lernen muss. Naja, für ihre Firma jetzt nicht, aber genau, ja, also für mich, okay. Also, dann hoffe ich, dass die Sprachen euch, irgendeine Sprache euch doch zusammenführt und dass die Liebe dann sich vertiefen kann. Alles klar. Alles Gute, Mario, viel Glück für euch beide. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer, die ihr kostenfrei wählen könnt. Luca ist hier. Luca ist 23. Guten Morgen, Luca. Hallo, Luca. Servus, hallo, grüß dich. Ja, du hörst mich gut? Ja, ich höre dich perfekt. Ja, du bist so ein bisschen zeitverzögert im Antworten, deswegen frage ich. Aber nun gut. Ja, ich bin gerade im Ausland. Verstehe. Wo bist du? In Italien, in Mailand. Gut, das ist natürlich ein paar Meter weg von hier. Was machst du in Mailand? Ich studiere hier. Ah, und was studierst du? Ich studiere Jura. Jura in Mailand. Genau. Warum studiert man Jura in Mailand? Ja, du hast es bestimmt gesehen an meinem Vornamen. Also mein Vater ist Deutscher, meine Mutter ist Italienerin. Ah, natürlich, ja. Da kommt der Vorname her und dann den Familienwurzeln etwas länger leer zu treten, bin ich halt in Mailand momentan. Toll, dann sprichst du wahrscheinlich natürlich fließend Italienisch. Ja, von Kindesbeinen an. Das ist natürlich sehr schön. Aber das ist nicht der Grund deines Anrufes, oder doch? Genau, und zwar, worum es eigentlich geht, ist, ich leide seit 4 Jahren an Kaufsucht. Und dann in Mailand. Bist du ein modisch orientierter Mann? Ja, schon. Also hier in Mailand, ich sitze natürlich an der Quelle. Ja. Das ist einerseits ein bisschen, ja, man kann es als Schocktherapie verstehen. Ja. Und andererseits ist es eben, ja, ich würde mal sagen, ein Stärketest. Sag mal, Luca, seit 4 Jahren an Kaufsucht, sagst du, was kaufst du denn konkret? Ich kaufe eigentlich alles, was mir unter die Finger kommt. Also primär ist es Mode. Mhm. Ob das jetzt Hemden oder Hosen oder Schuhe oder was weiß ich sind, das tut eigentlich nichts zur Sache. Sind das denn Sachen, die du dann auch wirklich auch nutzt und auch anziehst? Ja, das variiert sehr stark. Also teilweise kaufe ich mir eben Sachen und dann habe ich die einmal an, dann denke ich vielleicht, die sehen momentan schön aus. Mhm. Und danach komme ich sie wieder an meinem Körper. Oder es sind eben Sachen, also zum Beispiel, ich habe hier von Brioni habe ich einen Sakko. Mhm. Das ziehe ich halt permanent an, weil ich finde persönlich, dass das super geil aussieht. Wie viele Sakkos besitzt du? Sakkos? Das ist eine schwierige Frage. Was sag ich mal eben an einem kleinen Schrank? Also eine Riesenmenge, die man nicht so schnell schätzen kann. Ja, so schnell zu zählen ist es nicht. Also da wird eine ganze Menge rauskommen vermutlich. Ich komme jetzt gerade auf 12. Ja, und wie viele Paar Schuhe zum Beispiel? Paar Schuhe bin ich momentan auf so, ich würde sagen knapp 90. 90 Paar Schuhe? Das ist ja der Hammer. Das ist ja, du kommst ja an Frauendimensionen dran. Ja. Kaufst du denn auch andere Sachen, so irgendwie so Dinge, die man überhaupt nicht gebrauchen kann, irgendeinen Schnickschnack? Ja, was weiß ich. Also kennst du das, so Reisetaschen, die du übers Wochenende brauchst, so Duffelbag halt, glaube ich. Ja, kenne ich. Ja, also ja, sowas kaufe ich halt mit Vorliebe. Ich habe, was weiß ich, ich glaube, ich habe mittlerweile 12 Duffelbags. Mhm. Und vieles liegt dann in der Ecke rum. Davon kannst du halt höchstens eins benutzen, ne? Ja. Nun ist das ja ein sehr teurer Spaß. Wie finanzierst du das? Ja, leider wohl. Wie finanzierst du das? Leider wohl. Also ich habe sowohl meine Eltern nehmen zur finanziellen Unterstützung. Mhm. Also meine Eltern sind im gehobenen Bereich finanziell, aber eben nicht reich, würde ich mal sagen. Ja. Und ich habe persönlich noch ein Geschäft. Ein Geschäft? Also Geschäft nicht im klassischen Sinn, dass ich irgendwo einen Laden habe oder sonst was, sondern ich mache eben Übersetzungen. Achso, und verdienst damit nebenher Kohle. Genau. Wie viel Geld kriegst du, wenn ich fragen darf? Leider dennoch ja, viele bitte. Schulden. Ja. Kurz die Frage, wenn ich fragen darf, wie viel Geld hast du im Monat so grob zur Verfügung von den elterlichen Zuwendungen plus aus deinem Geschäft? Also insgesamt, das summiert sich wohl so auf elterliche Zuwendungen plus Geschäft, das summiert sich schon auf 5.000-6.000 Euro vielleicht im Monat. Das ist natürlich eine sensationell gute Grundlage für einen Studenten, so viel Geld zu haben im Monat. Ja, wie gesagt, also das Geschäft läuft mittlerweile ganz gut. Ja. Und wie viel gibst du denn im Monat so an Dingen aus, an Klamotten und an den anderen Sachen? Das ist das größere Problem. Also ich habe eben diese 5.000-6.000 Euro vielleicht im Monat und ich bin mittlerweile, also obwohl ich in Behandlung bin und das Ganze etwas zurückgegangen ist, ich gebe halt immer noch so 3.000-4.000 vielleicht an Klamotten aus. 3.000-4.000 Euro. Und hast aber mittlerweile auch sogar Schulden. Ja, Schulden habe ich schon, und zwar momentan beläuft sich die Summe auf etwa 23.000 Euro. Nicht schlecht. Wissen deine Eltern von dieser Sucht? Und zwar, die habe ich früher immer mal wieder um so Geld eingepumpt. Mhm. Aber immer mit Ausreden, so von wegen, ja, ich konnte jetzt die Wohnung nicht bezahlen oder was weiß ich. Also die wissen nicht speziell von der Sucht. Aber die wissen, irgendwas stimmt da nicht. Außerdem, meine Eltern sind bestimmt keine dummen Menschen, aber. Ja, man kann natürlich auch viel kaschieren. Andererseits sehen sie ja auch, wenn sie dich besuchen und gucken mal in deinen Schuhschrank. Du hast wahrscheinlich nicht nur einen Schuhschrank, sondern eine ganze Schuhwand. Wie gesagt, auf mich zugekommen sind sie bis jetzt noch nicht. Ja. So. Jetzt hast du gerade gesagt. Ich glaube, sie erahnen, dass da was im Busch ist. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, dass du in Behandlung bist deshalb. Erzähl mal. Ja. Ja, und zwar, ich bin da beim Signore Bezzani. Also beim Psychologen in Mailand. In Mailand ein Psychologe. Mhm. Und, also wie gesagt, er ist einer der wenigen, der auch selbst als Psychologe, also ich war da wirklich sehr rumgesucht. Ja. Bis sich da jemanden gefunden hat, der mich deswegen behandeln wollte. Ja. Und es ist eben das Ding, also deshalb rufe ich auch eigentlich an, um da die Öffentlichkeit ein wenig darauf aufmerksam zu machen, weil es gibt viele, ich sag mal, psychologische Störungen, weil im Grunde ist es das, die wirklich nicht öffentlich anerkannt sind. Ja. Und die sagen wir so. Also die Kaufsucht, die gehört eben dazu. Ja, aber Luca, die Kaufsucht ist ja in Deutschland schon eine akzeptierte Erkrankung. Da ist ja hoch und runter berichtet worden. Auch eher in Randgebieten, um ehrlich zu sein. Mhm. Wie lange bist du jetzt in Behandlung bei diesem italienischen Psychologen? In Behandlung bin ich jetzt knapp 2 Jahre. Aber es scheint nicht viel zu bringen, oder? Ja, nein, also es hat sich schon durchaus reduziert. Mhm. Also mittlerweile, ich kaufe zwar immer noch, aber mittlerweile kaufe ich eben innerhalb meiner Maßstäbe. Mhm. Was ist das für eine Art von Therapie, die du da machst? Früher war es viel schlimmer. Ja, was ist das für eine Art von Therapie, die du da machst? Ja, sitze eben mit dem Signor Robertoni zusammen und er redet mit mir. Eine Gesprächstherapie. Und, ja, generell eigentlich schon eher die Sprechtherapie, und zwar, also er redet mit mir, woher das vielleicht kommen kann oder was ich da eigentlich tue. Das ist ein gutes Stichwort. Und er versucht mir eben aufzuzeigen, dass es falsch ist. Ja. Entschuldige, wenn das so ein bisschen hakt mit dem Sprechen, das liegt immer daran, dass es erst über die Alpen gehen muss und zu dir nach Mailand. Du hast gerade ein gutes Stichwort gebraucht. Ihr versucht gemeinsam herauszubekommen, woran es liegt. Weißt du's? Hast du inzwischen eine Ahnung, warum du diese Kaufsucht hast? Ja, mittlerweile. Also wir fokussieren momentan noch auf die eigentliche wo das eigentlich herkommt. Und also wir sind mittlerweile dabei, das ein wenig herauszukristallisieren, und es kommt wohl, also der Signor Pasone, der hat in England studiert, deshalb nennt er das Maternal Abandonment. Ja, also erst mal. Wie gesagt, von der Mutter ein wenig in der Mangel eines besseren Wortes neglektiert. Also ein wenig abgewiesen. Ja. Abgewiesen von der Mutter als Kind, und daraus hat sich das dann, das sind ja meistens immer sehr komplizierte Prozesse innerhalb eines... Ja, wie gesagt, also aus dieser Lücke, die da eben entstanden ist, die versuche ich eben damit zu füllen anscheinend. Ja. Mensch, Luca, also du bist in guten Händen, höre ich, du bist zufrieden mit deinem Psychologen, den du immer so nett italienisch gerade benannt hast. Dein Anliegen ja, war einfach mal... Dein Anliegen einfach mal darüber zu sprechen und das noch mehr so in die Öffentlichkeit zu bringen, auch im Rahmen unserer Sendung. Ja, genau. Ja. Mensch, Luca, also ich wollte einfach mal ein bisschen darüber reden, dass die Öffentlichkeit auch mal Wind bekommt, dass das eben eine wirkliche Erkrankung ist. Ja, und genau. Nicht, wie man das vielleicht mal so leichthändig abtut, so ein bisschen verrückt. Ja. Nee, das ist schon eine gewichtige Erkrankung, die oftmals, ich hatte in dieser Sendung natürlich auch schon viele Gespräche dazu, mit schwerwiegendsten Folgen unter Umständen für die Leute. Ja, wie gesagt, also ich befinde mich in Therapie und es geht alles zurück. Also ich hoffe, dass das jetzt sich mal langsam noch mehr zurückschraubt. Das wünsche ich dir sehr. Wir hätten nämlich ein großes Problem, wenn du nicht deinen netten Senior da gehabt hättest, deinen Psychologen. So weit reichen unsere Informationssysteme hier nicht, wenn wir dir in Mailand hätten empfehlen können. Aber du bist in guten Händen. Ja. Ja, wie gesagt, also ich hab da den Senior, und also der hilft mir schon sehr viel. So, Luca, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg, dass du aus dieser Sucht herauskommst. Und wünsche dir gutes Gelingen mit deinem Studium, dem Jurastudium in Mailand, und alles Gute über die Alpen von hier aus. Ja, danke dir. Gerne, tschüss. Der Luca. Ich hatte gerade im ersten Moment gedacht, das ist eine Frau. Gibt es nicht auch Frauennamen, die Luca heißen? Heißen Frauen nicht auch schon mal Luca? Ich weiß es nicht. Hier ist Manfred. Manfred ist 72. Guten Morgen, Manfred. Guten Morgen, Domian. Hallo, Manfred. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's, ich hatte Anfang der Woche mal angerufen, meine Frau ist vor 5 Wochen verstorben, da wollte ich mal kurz mit dir sprechen, und dann kam gestern das Thema ja, Domian, 18 Jahre, ja. Herzlichen Glückwunsch noch dazu. Dankeschön, vielen Dank. Und du wolltest über Fans oder von Fans irgendwie was hören, und ich kann dazu sagen, wir haben ungefähr seit 15 Jahren das Procedure gehabt. Ich bin so eine Nachteule, also bis 1 Uhr so weit aufgeblieben. Und Christa ist dann schon früher im Bett gewesen, die hat dann Radio angehabt, hat dann unseren Hausfrauensender im WDR 4 gehört. Und dann, wenn ich um 1 Uhr ins Bett kam, wurde dann umgeschaltet auf 1 Live. Ja. Dann haben wir seit 15 Jahren quasi, wenn es ging, Domian gehört. Sind dann zwischendurch auch schon mal eingeschlafen, also wenn da liegt. Und dann aber hinterher, hast du das gehört, haben wir auch drüber gesprochen. Jetzt halt seit 5 Wochen hast du einen Fan weniger. Das tut mir sehr leid, das tut mir natürlich sehr leid für dich. Ja. Und wenn man die Ehefrau verliert, nach wie vielen Jahren? Ja, wir haben am 15. Mai den 49. Oh, 49 Jahre. Ja. Das ist lange. Das, wie waren diese 49 Jahre? Ja, da wollte ich dann auch mal drüber sprechen. Das hat auch bei der Trauerfeier unser Vikar gut rübergebracht. Ich hatte ja vorher mit ihm dann auch ein Gespräch. Wir konnten das in drei Abschnitte ungefähr einteilen. Mhm. 30 Jahre, 10 Jahre und dann nochmal rund 30 Jahre. Die ersten 30 Jahre eigentlich normal, wie man es so nimmt, auch mit Alkohol und allem Möglichen. Und dann kamen... Alkohol von deiner Seite? Nein, von meiner Frau aus. Ah ja, und das hat sie dann aber in den Griff gekriegt. Und dann kamen 10 Jahre eben, wo es ein Tief war, wo wir uns dann auch dann aber durchgekämpft haben. Und danach kamen wieder 30, also 33 Jahre gut. Und zwar ist das folgendermaßen abgelaufen. Also sie kam dann zweimal war sie zur Therapie. Einmal in Eichelborn, das hat dann nicht so viel gebracht. Und dann das zweite Mal war sie in Lengerich. Und da hat sie einen Therapeuten gehabt, auch der ganz jung da angefangen ist. Sie war einer seiner ersten Patientinnen. Ja. Und während sie da war, habe ich regelmäßig, einmal in der Woche war ich da, habe auch mit ihm gesprochen. Er wusste auch, dass ich auch mithalf und so weiter. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich zu ihm reinkam, war die erste Frage, haben Sie vor, sich scheiden zu lassen? Ich sage, nee, wieso das denn? Ich sage, dann will ich ja nicht hier hinkommen. Er sagt, dann ist es gut, dann können wir zusammen arbeiten. Die Grundlage war schon da, dass er von mir aus Unterstützung hatte. Ja. Und es ging, die ersten 4 Wochen kam so gut wie nichts rüber. Und als ich dann das nächste Mal zum Gespräch kam, sagte er, wir haben es geschafft. Ich wusste gar nicht, was er damit meinte. Was meinte er? Ja, wir haben es geschafft. Die waren von der Gruppe aus, also aus mal zu einem AA-Meeting. Und da hat eine Frau, die ist auch Christa und war im gleichen Alter meiner Frau, über ihr Leben erzählt. Und als Christa zurückkam zum nächsten Gespräch zum Therapeuten, sagte, ich bin Alkoholikerin. Da sagt er, da hat sie das erste Mal gesagt, dass sie Alkoholikerin deine ist. Deine Frau Christa hat da zum ersten Mal gesagt, dass sie... Nein, sie hat eine Frau gehört, die den Vortrag gehalten hat. Okay, und was hat, welche Folge... Sie wach geworden. Daraufhin ist sie wach geworden? Daraufhin ist sie wach geworden. Deine Frau, dass sie von sich aus dann auch gesagt hat? Das erste Mal gesagt hat, ich bin Alkoholikerin. Nach wie vielen Jahren? Ja, die 10 Jahre waren da fast rum. Aber vorher hat sie auch schon was getrunken? Ja, getrunken schon, aber im normalen Rahmen. Aber 10 Jahre waren exzessiv mit allen möglichen, mit Selbstmordversuch und allem möglichen. Das heißt, das waren 10 ganz harte Jahre, auch hätten auseinandertreiben können. Ja, hat sie auch immer gesagt. Hat sie denn jetzt zum Schluss in den letzten Jahren alles im Griff gehabt? Ja, wir haben, da will ich mal kurz 3 Daten nennen. Als meine Frau war also in Lengerich, ist von da aus dann als trocken gekommen. Und zwar am 17.03.1980 habe ich sie aus Lengerich abgeholt. Gut, das ist ja schon sehr lange her. Ja. Das ist ja lange. Dann haben wir den Therapeuten am 18.03.2010 mal wieder besucht. Dieser Therapeut leitet mittlerweile eine Suchtklinik. Also in der ganzen Zeit war auch alles gut? War alles gut. Alles gut. Ja. Und das dritte Datum? Und verstorben ist sie am 17.03.2013. Also innerhalb von diesen 17.03., 18.03., 17.03. An was ist deine Frau gestorben, Manfred? An einem Schlaganfall. Von einer Minute auf die andere. Das heißt, es gab kein Verabschieden? Nein, nichts. Wir waren bei einem Freund zu Besuch und wir kamen da an, noch schön begrüßt und alles Mögliche. Er hatte vor einem Jahr seine Frau verloren. Und er hatte aber den Kaffeetisch schön gedeckt und so. Und sagte er, Christian, setz dich schon mal, ich hole den Kaffee aus der Küche. Ich bin mit ihm in die Küche gegangen und als wir aus der Küche zurückkamen, hing sie schräg auf dem Stuhl. Ich habe gar nichts gehört, kein Stöhnen, kein Aufschrei, nicht, gar nichts. Nicht, sie war dann angesprochen und sie guckte dann so komisch hoch mit verzerrtem Mund. Und er sagte, Mensch, die hat einen Schlaganfall. Hat sofort 112 gewählt, in 5 Minuten waren die auch da, haben sofort Erstversorgung gemacht und so weiter. Und dann kam sie zur ersten Klinik, die hatten eine Stroke Unit auch hier in Unna. Mhm. Wir haben aber nicht geschafft, die sagten, es ist zu schwer, ab nach Dortmund, in Dortmund Mitte in die Stadtklinik, und die ist sehr groß und die haben auch eine ganz große Schlaganfallbehandlung. Mhm. Wie lange hat sie dann noch gelebt? Und sie hat dann, das war, ist am Mittwoch am 13. ja passiert, und verstorben ist sie am 17. dann. Mhm. Die ist auch gar nicht mehr wach geworden. Ist nicht mehr wach geworden. Das heißt, und wir wissen auch jetzt aus den, und die haben uns auch gesagt, die Ärzte sollten froh sein, es war ihr und uns viel Leid erspart. Das heißt, wenn sie wach geworden... Hundertprozentige Schwerbehinderung gewesen. Nun sind 5 Wochen vergangen. Wie geht es dir heute nach den 5 Wochen? Ich bin ziemlich stark. Ich habe Unterstützung auch von meiner Tochter. Mhm. Die unterstützt mich wunderbar. Und auch ihr Mann. Mhm. Also da also habe ich schon du bist gut aufgehoben. Ich komme damit schon soweit klar. Das war nochmal so ein Anruf auf unser Thema 18 Jahre Domian. Jetzt ein trauriger... Domian und dann, dass das jetzt passiert ist. Mhm. Ihr beiden wart immer treue Fans unserer Sendung. Wir waren immer treue Fans. Seit 15 Jahren hat sich irgendwann mal ergeben, dass meine Frau nachts da zufällig beim Zeppen auf WDR kam und dann hat sie da so ergeben, dass wir dann die ganzen 15 Jahre zu. 15 Jahre, das ist ja schon eine wahnsinnig lange Zeit, für die ich mich dann auch bei euch bedanke, für eure Treue. Ja, und jetzt am 15. Mai, unserem 49. Hochzeitstag, wir waren vor 2 Jahren im Sauerland in einer kleinen Pension. Mhm. Da habe ich mich dann wieder angemeldet, da fahre ich für 3 Tage hin, wieder zu der Wirtin, kriege dasselbe Zimmer und mache dann alleine. Das finde ich auch gut. Ein bisschen Erinnerung. Das finde ich gut. Lieber Manfred, es tut mir sehr, sehr leid. Darf ich dir noch kurz etwas vorlesen? Und zu unserer Rubinhochzeit. Meine Frau sagte, lass uns die Rubinhochzeit feiern. Wer weiß, ob wir die goldene schaffen. Mhm. Und meine Tochter hat dann ein Gedicht für uns geschrieben und ein paar Zeilen daraus. Wenn es nicht zu lang ist, dann gar nicht. Nein, nicht zu lang. Mhm. In guten wie in schlechten Zeiten sollen Eheleute sich begleiten. Euch beiden gemeinsam ist es gelungen. Ihr habt den Alkohol mal zerrungen. Mhm. Auf der es in Krisenzeiten sich erweist, was wahre Liebe wirklich heißt. Ich weiß nicht, ob du es jetzt verstanden hast. Ich habe es fast verstanden. Ich ahne schon. Das geht dir natürlich jetzt sehr nahe. Ja. Das ist mir völlig klar. Ach, lieber Manfred, ich finde das eine gute Idee, dass du da hinfährst und das, dann ein gutes Angedenken hast an deine Frau, auch in der Pension, in der ihr zusammen wart. Das ist eine gute Idee. Ja. Und du bist gut aufgehoben. Ich bin gut aufgehoben. Ich freue mich, dass du angerufen hast und von dir erzählt hast, von deiner verstorbenen Frau erzählt und hast. Und ich wollte damit auch anderen sagen, man kann aus der Sucht rauskommen. Wir haben 10 harte Jahre hinter uns gehabt, aber dann 33 Jahre auch wieder schön. Und auch in den 33 Jahren war das nicht immer leicht. Das glaube ich, das glaube ich. Aber es bestimmt, wenn man es will, schafft man es. Was es heißt, in der Sucht zu stecken. Lieber Manfred, ich schlage mal vor, wir rufen dich gleich nochmal an. Dann kann der Peter nochmal ein bisschen mit dir sprechen im Hintergrund, okay? Ja. Sehr gerne. Ja, danke auch. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen, dir Manfred. Dir auch alles Gute. Dankeschön. Weiter für die Sendung. Tschüss, tschüss. 1.28 Uhr haben wir. Und hier ist Bernd und Bernd ist 36. Guten Morgen. Und der Bernd möge bitte den Ton runterschalten. Hallo. Hat er schon. Hallo Bernd, um was geht's? Ja, weiß ich gar nicht. Ich wollte mich einfach mal melden. Ich habe vor ein paar Tagen mal angerufen, denn jetzt sollte zurückgerufen worden. Ja. Mit welchem Thema hast du dich hier bei uns gemeldet? Ja, ich bin im Bestattungsbereich tätig und das ist ja so eines deiner Themen, immer irgendwie sterbende Menschen zu begleiten und so weiter. Ja. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Ich soll da was drüber erzählen? Ja, eigentlich sind die Rollen mal umgekehrt, dass hier die Leute anrufen und dass die Leute was erzählen. Was mal, Frage an dich. Was machst du denn genau im Bestattungswesen? Also ich bin Trauerredner und ja, bin durch Zufall in diesen Beruf geraten vor einiger Zeit. Hab mich immer dafür interessiert, hab Freunde, die in dem Beruf arbeiten als Bestatter und bin dadurch da reingeraten. Und hab mich da erst gegen ganz stark gewehrt, weil ich aus einem ganz anderen Bereich kam. Was hast du denn gemacht vorher? Ich bin aus dem kaufmännischen Bereich. Ich bin Geschäftsführer gewesen, einer Spedition. Mhm. Also was ganz anderes gemacht vorher? Ja. Absolut. Und dann wird man Trauerredner. Also du machst das, was früher so die Pastoren und die Pfarrer gemacht haben. Ja, genau. Also für die Menschen, die nicht kirchlich gebunden sind. Genau. und für die das aber auch ganz wichtig ist, wenn der Abschied naht, dass das irgendwie in einem schönen Rahmen gefasst wird und dass auch trotzdem jemand ein paar nette Worte findet. Wir haben vor 3 Jahren eine Mitarbeiterin hier aus unserem Team leider verloren. Die Bea ist verstorben und da habe ich das zum ersten Mal erlebt auf der Beerdigung, dass ein Trauerredner gesprochen hat. Und ich muss sagen, dass mich das damals sehr beeindruckt hat. Das war sehr gut. Der Mann hat das sehr intensiv gemacht. Er hatte sich gut informiert. Das war sehr menschlich. Wie gehst du vor? Wie bereitest du dich auf eine solche Trauerrede vor? Das ist natürlich unterschiedlich. Natürlich ist immer das Gespräch ganz wichtig. Mit den Angehörigen. Ja, nicht nur mit den Angehörigen. Ich mache es auch natürlich, das Gespräch mit den Angehörigen, aber ich versuche auch andere, also Angehörige sind für mich auch Freunde, ne? Mhm. Sind auch ganz wichtig. Also ich treffe mich mit der Familie und ich spreche anschließend auch mit den engen Freunden, vielleicht auch mit Arbeitskollegen, um mir wirklich ein umfassendes Bild zu... Aber das ist ja viel Aufwand, zeitlich Aufwand, wenn du dich mit so vielen unterschiedlichen Leuten triffst. Ja, das ist zeitlich zum Teil aufwendig. Manchmal, man muss halt sehen, manchmal geht es schnell, schneller. Und man muss auch sagen, man hat immer so die Vorstellung, jeder Mensch ist so individuell. Die meisten Leben sind halt doch relativ, ja, ich will da nichts Böses sagen, aber durchschnittlich, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Ja. Und wollen die Leute eigentlich dann auch mit dir sprechen? So Freunde zum Beispiel oder Arbeitskollegen, ist denen das angenehm, mit dir zu sprechen? Wollen die es? Ja, das spüre ich immer wieder. Das ist wenn sie diesen verstorbenen Menschen nahe gestanden haben, ganz wichtig auch Anteil zu nehmen am Abschied. Das ist für die auch Trauerarbeit. Mhm. Und die sind ganz dankbar, wenn sie sprechen können und wenn sie merken, dass in dieser Traueransprache anschließend sie berücksichtigt werden. Ja. Und dann sitzt du da und wahrscheinlich notierst du dir so die interessantesten Sachen, die du so aufschnappst während des Gesprächs. Ja, mein Freund guckte mal manchmal, sieht er, dann habe ich 5, 6 Seiten aufgeschrieben, Notizen gemacht. Und ja. So ein Trauergespräch dauert meistens so zwischen 1 und 2 Stunden. Ja. Und wenn ich dann noch gesprochen habe mit Freunden, das kommt noch dann oben drauf, dann ist der Zeitaufwand schon relativ hoch, das stimmt. Und wie lange dauert es dann, bis du dann zu Hause im stillen Kämmerlein dein Manuskript geschrieben hast für die Rede? Das ist auch unterschiedlich. Es kommt immer drauf an. Ich sag mal, wenn jemand sein Leben gelebt hat, ist es einfacher, eine Trauerrede zu entwerfen und zu schreiben, als wenn jemand früh gestorben ist. Und das habe ich relativ häufig. Ja. Dadurch, dass, ich sag mal, Menschen, die jung sind, eher nicht mehr konfessionell gebunden sind als ältere Menschen. Natürlich, das wird immer mehr werden, wahrscheinlich sogar. Hast du für diese Reden auch so gestanzte Sachen, dass du gewisse Formulierungen immer wieder in verschiedenen Trauerreden auch einbaust oder Zitate zum Beispiel? Ich habe eine Aussage, eine Grundaussage natürlich, und die ist immer gleich. Wie ist die Grundaussage? Meine Grundaussage ist, dass wenn jemand gestorben ist, dass trotzdem von diesem Menschen etwas bleibt. Und das ist halt die Erinnerung und das ist die Liebe, die man zueinander gefunden hat und empfunden hat. Und das bleibt immer gleich. Und das ist schon eine Grundaussage, die ich habe. Und die ist gleich, ob jemand mit 20 gestorben ist oder mit 95 gestorben ist. Das ist etwas, das bleibt. Und ich habe auch Fälle gehabt, wo es ganz schwierig ist, das in Worte zu fassen. Was waren das für Fälle? Ich habe gerade vor kurzem einen Fall gehabt, dass sich jemand das Leben genommen hat und hat sein Kind mit in den Tod genommen. Und das ist so, wo ich dann lange arbeite. Also das glaube ich auch. Weißt du, dass ich das... Eine Wut habe auch, ne? Ja, das könnte ich gar nicht. Ich könnte da nicht stehen und gute Worte finden. Ich könnte es nicht. Ja, ich habe auch wirklich... ich hatte zum Glück fast eine Woche Zeit. Und ich habe angefangen zu schreiben... Und hab den beschimpft. Ich habe ihn wirklich beschimpft in dem, was ich geschrieben habe. Im Entwurf erstmal. Ja, in dem, was ich aufgeschrieben habe. Ja. Und gesagt, was bist du, ein Vollidiot, dass du so eine Scheiße bauen kannst und dann auch noch dein Kind mitnehmen kannst. Mhm. Aber ich habe dann mich in ihn reingefühlt und bin zu der Meinung gekommen zu sagen, was muss dieser Mensch für Nöte gehabt haben? Denn es gab ja auch einen Hintergrund dazu, was muss der für eine Not gehabt haben? Mhm. so einen folgenschweren Entschluss zu fassen. Also musst du bei dieser Arbeit schon auch ein tiefes psychologisches Einfühlungsvermögen dir antrainiert haben oder von Natur aus haben, um dann auch solche Blickwinkel einnehmen zu können? Ich glaube, dass man das nicht antrainieren kann. Ich glaube schon, dass man das von Natur aus haben muss oder vielleicht auch durch eigene Erfahrung. Ich glaube, ich habe das durch eigene Erfahrung. Ich habe auch Dinge erlebt, die mich vielleicht sensibilisiert haben. Genau, du sagst, es ist eine eigene Erfahrung. Wie kommt es dazu, dass man vom Speditionskaufmann die Entscheidung trifft, ich werde jetzt Trauerredner? Warum bist du Trauerredner geworden? Ich habe privat Dinge erlebt, die zum Teil ziemlich heftig gewesen sind. Und Stichworte? Ein Freund von mir hat sich das Leben genommen als Beispiel und hat über 2 Jahre lang das immer wieder angedroht und hat mir dann irgendwann gesagt, das weiß ich noch, das ist schon, er hat ungefähr 10 Jahre her und hat gesagt, hey, ich halte es nicht mehr aus und ich nehme mir das Leben und ich habe gesagt, du, ich habe jetzt echt, weil ich selber Probleme hatte, keinen Draht dazu, dir heute Abend zuzuhören. Und an dem Abend hat er sich das Leben genommen. Und natürlich macht man sich Vorwürfe. Ja, natürlich. So, und ein prägendes Erlebnis. Ja, natürlich. Ich weiß aber mittlerweile, er hätte das sowieso gemacht. Man darf sich da auch keine Vorwürfe machen. Mhm. Aber ich habe halt, das ist ein Beispiel, und das Verlust in der Familie etc. pp. Mhm. Hast du eigentlich für diesen Job, muss man da irgendwie eine Prüfung machen oder irgendwelche Seminare machen oder fängt man ganz einfach damit an? Das ist das Problem. Das ist der Segen und das ist der Fluch dieses Berufs, sage ich mal. Es gibt keine Ausbildung dazu. Jeder kann sich das nennen und jeder kann es von heute auf morgen machen. Ganz genau. Mhm. Und da muss man auch ganz genau, und das sage ich auch allen, ganz genau hinschauen, wen man da nimmt. Aber das selektiert sich von alleine, wer gut ist. Das glaube ich schon, dass das Mundpropaganda ist. Aber wie kriegt man den allerersten Auftrag? Also ich habe den, wie gesagt, dadurch bekommen, dass ich Freunde habe, die in diesem Bereich tätig sind und die gesagt haben, ja, wenn du das machst, wir trauen dir das zu. Ich habe mich lange eingearbeitet, ich habe wirklich ein halbes Jahr lang mich intensiv beschäftigt. Ich glaube, ich habe 50, 60 Bücher gelesen zum Thema Sterben, zum Thema Trauerbegleitung. Könnte mir vorstellen, dass der erste Auftritt dann mit großem Lampenfieber verbunden war. Extrem, und das ist jedes Mal so. Es ist jedes Mal mit großem Lampenfieber. Sag mal, Bernd, wie ist das überhaupt? Das stelle ich mir so unglaublich schwer vor. Du sitzt vor einer Trauergemeinde. Da gibt es wahrscheinlich, das wirst du mittlerweile wahrscheinlich ganz schnell schon registrieren, ob das wirklich, wirklich Trauernde sind oder nur Leute, die aus Konventionen da sitzen. Aber nehmen wir mal an, da sitzen wirklich Leute, die tief traurig sind, die verzweifelt sind. Vielleicht ist ein Kind gestorben oder die Mutter ist gestorben oder was weiß ich. Du bist konfrontiert mit großer Verzweiflung, mit Weinen. Wie geht man damit um? Wie reagiert man da? Ja, man sagt immer in diesem Beruf, man darf das nicht so anziehen und man darf es nicht mehr nach Hause nehmen. Aber ich glaube, dass man das immer tut. Man nimmt es immer irgendwo auch ein Stück weit mit. Man muss dann einen Ausgleich finden. Mhm. Hast du bei einer Rede schon mal mit den Tränen gerungen? Oft. Oft? Ganz oft. Sogar sehr häufig. Mhm. Ich habe, wie gesagt, habe ich ja gerade schon gesagt, relativ häufig, dass Menschen sterben. Und dass ich dann gerufen werde, wenn die Menschen noch nicht so alt sind. Also ich sag mal Mitte 50, vielleicht Mitte 60. Und dann sind oft auch noch Elternteile da. Mhm. Und ich habe das ist noch gar nicht so lange her gehabt. Natürlich, ich habe dir gerade erzählt von diesem jungen Mann, der sich das Leben genommen hat. Da waren 400 Trauergäste. Ja. Und alle haben da gesessen und geweint. Aber ich habe es übrigens auch zum Lachen gebraucht. Das war auch der Wunsch der Familie. Dass sie gesagt haben, es ist sowieso schon schwer genug. Ja, wir können es irgendwie hinkriegen, dass es heiter wird. Ich habe, das war anstrengend, aber ich habe sie wirklich, die haben alle gelacht, 3-4 Mal. Das ist natürlich eine große Kunst, das dann hinzubekommen. Lieber Bernd, uns rennt die Zeit ein bisschen fort. Eine Schlussfrage noch, was verdient man pro Rede, wenn ich das dich so fragen darf? Es geht unterschiedlich los. Also ich weiß nicht, wie das allgemein so ist, aber mein Tarif ist so, es geht bei 400 Euro los. Plus Mehrwertsteuer dann. Und dann geht's noch Aufwand, aber das ist so der Tarif. Und du kannst mittlerweile gut davon leben? Man kann sogar, ehrlich gesagt, sehr gut sehr davon gut leben, aber man muss halt auch sich Mühe geben. Ich gebe mir Mühe. Das ist völlig klar. Spricht sich dann rum, wenn sich immer Mühe gibt oder wenn einfach jemand das so runterleiert, wie ich das schon oft leider von Pastoren erlebt habe, wo ich dachte, mein Gott, also so. Und weißt du was, das ist genau, wenn ich dich unterbrechen darf, genau das, was ich so finde, das ist eben nicht dieses Kirchliche, wo im Vordergrund steht, ja, ist auch gar nicht schlimm, wenn wir sterben, wir sehen uns alle wieder. Mhm. Da wird was anderes im Vordergrund gestellt. Natürlich, klar. Das ist natürlich eine andere. Und es gibt ganz viele Redner, die haben irgendwie zwei Reden oder drei und die werden runtergeleitet. Ja, ja. Das habe ich selber erlebt, weil ich mir viele Werdigen. Und ich denke dann immer, das ist schade, aber das ist nicht mein Anspruch. Lieber Bernd, ich danke dir für deinen Anruf und dass du uns Einblick gegeben hast, gewährt hast, ein wenig in diesem Beruf, der ja gar nicht ich so. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Sehr gerne, das war sehr interessant. Alles Gute wünsche ich dir. Dir auch, danke. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 1:40 Uhr, nein. Ich lüge, 1:41 Uhr haben wir. Hier ist Philipp. Philipp ist 22. Guten Morgen, Philipp. Hallo, Philipp. Hier. Hi. Grüß dich. Philipp, um was geht's bei dir? Ich und mein Kollege sind gerade auf dem Weg von Kiel nach Köln, beziehungsweise nach Brühl ins Phantasialand. Jetzt gerade unterwegs von Kiel ins Phantasialand? In der Tat, ja, genau. Wann seid ihr dann in Brühl im Phantasialand? Wir sind heute so gegen, ich weiß gar nicht, Viertel vor acht, glaube ich, heute Abend losgefahren. Wir hatten einen heftigen Stau in Hannover. Ja. Aber das soll uns nicht erschüttern, um weiter nach Brühl zu fahren. Ja, dann werdet ihr aber, wir haben jetzt 20 vor 2, dann kommt ihr doch vor verschlossenen Türen da an, oder? Ja, das macht ja nichts. Wir warten dann noch. Wir werden uns dann noch ein bisschen ins Auto legen, noch mal ein bisschen die Ruhe genießen quasi. Du bist 22, wie alt ist dein Freund? 27, ne? 21. Na super, wer weiß denn das Alter nicht so genau. Aber also, seid ihr auch gerade nicht mehr so sehr im Phantasialand-Alter. Warum fahrt ihr dahin? Naja, also ich meine, für Freizeitparks gibt es, glaube ich, gar kein bestimmtes Alter. Ja. Ich glaube, das ist von jung bis alt für jeden was dabei. Ja. Und Hintergrund der Geschichte ist ja, wir haben ein Team aus 7 Leuten, die sich halt mit dem Thema Freizeitparks als Hobby quasi beschäftigen. Ach so. Und wir haben tatsächlich im Internet eine Plattform für User mit Frage-Antwort, quasi für diejenigen, die halt auch Fragen haben für eventuelle Freizeitparkbesuche. Ja. Und wir selber sind so ein bisschen als kleines Tester-Team noch unterwegs. Wir sind jetzt noch nicht so lange. Ach so, und ihr schreibt dann so Art Kritiken darüber? Genau, unter anderem, ja. Ah, verstehe. Weißt du, du musst es mir erklären. Ich habe überhaupt kein Interesse an Freizeitparks. Da kannst du mich mit jagen. Das ist schade. Ja, versuch mich mal ein bisschen heiß zu machen. Ich versuche dich jetzt heiß zu machen, das finde ich gut. Ja, in einem Freizeitpark kannst du einfach mal deinen kompletten Alltag vergessen. Kann ich so auch. Du kannst mal wirklich Spaß haben, du kannst auch mal deine ganzen Aggressionen quasi auf einer Achterbahn einfach rausschreien, alles das, was man sich so angestaut hat, kann man sich einfach mal loslassen. Man kann nach der Achterbahn kotzig. Ja gut, okay, das ist ja dann quasi dein Problem. Naja, es ist ja nicht jedermanns Sache. Ja. Ich sag mal, so für die Leute, die so einen kleinen Adrenalinkick brauchen, mhm, oder ich sag mal, wie wir es gerne haben wollen, für uns kann es halt nicht höher, nicht steiler, nicht schneller sein. Mhm. Da gibt es ja keine Grenzen. Und bald steht bei uns halt noch der Trip in die USA an. Und die USA ist quasi das Achterbahn-Mekka für die Freizeitparkbranche, glaube ich. Das glaube ich, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel gibt's in Deutschland? Wie viele große Parks? Also ich sag mal, kann man schon, ich glaube 20 Stück. Doch, so viele. Siehst du, ich bin gar nicht informiert. Ja, also es sind doch relativ viele. Klar sind jetzt darunter auch noch ein paar etwas kleinere, jetzt, ich sag mal, wie Moviepark, Phantasialand, Heidepark, Hansapark. Ja. Die sind alle heißen. Der größte ist natürlich der Europapark. Ja. Und das ist so ein bisschen das Nonplusultra, sag ich mal, hier in Europa. Was kostet jetzt, wenn ihr morgen in Brühl seid, was kostet da zum Beispiel der Eintritt? Der Eintritt kostet in Brühl für einen Erwachsenen 39,50. Boah, ist ja schon fett, ne? Das ist schon, also ja, kann man sagen. Aber dann muss man auch noch jedes einzelne Karussell oder was man da machen kann, auch nochmal bezahlen. Nein. Achso. Also tatsächlich einmal den Eintritt. Die Gastronomie ist natürlich nicht mit inklusive, ja, aber alle Attraktionen, die man davor findet, sind natürlich im Preis inklusive. Zählt eigentlich Paris, Disneyland auch dazu? Ja, definitiv. Definitiv. Das ist, Wobei das, ich sag mal, in dem Sinne tatsächlich ein Themenpark, wie es ja eigentlich heißt, ist. Mhm. Da wird halt tatsächlich Wert auf die ganze Thematik gelegt. Genau. Das Ganze drumherum, da wird keine Achterbahn einfach nur so hingestellt, sondern hat einen ganzen Bezug zu einem Thema. Was ist dein Lieblingspark in, ja sagen wir mal, Deutschland? In Deutschland ist es definitiv der Europapark. Mhm. Wo ist der? Der ist in Rust, unten bei Freiburg. Das ist tatsächlich an der französischen Grenze. Ja. Und ja, der ist einfach von der Größe her perfekt. Man kann schön durchlaufen. Ja. Die Thematisierung, die stimmt einfach. Und ja, die Attraktionen sind einfach klasse. Wie lange interessierst du dich schon dafür? Oh, das ist schon eigentlich relativ lange. Bestimmt schon seit 5, 6, 7 Jahren bestimmt. Ja. Also es hat damals mit der ersten Achterbahn im Moviepark angefangen. Ich glaube, da war ich gerade 11. Ja. Also da hat mich mein Vater damals reingeschleppt und ja, einmal reingesetzt und dann danach sofort wieder. Da hat sich angefixt, das Ganze. Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Wie lange werdet ihr jetzt heute oder dieses Wochenende in Brühl bleiben? Tatsächlich nur jetzt diesen Freitag. Ja. Und weil wir dann auch schon wieder am Sonntag im Hansapark sind, bei uns im Norden. Aha. Und dann geht es im Mai weiter in den Holidaypark und in den Moviepark. Ja, und dann mal schauen. Dann am 15. Juni geht's dann für uns los in die USA 2 Wochen. Das ist ja Wahnsinn. Habt ihr Freundinnen zurzeit? Jein. Also wir haben Partner, ja. Weil das ist sicher ein gewisses Problem, ne? Wenn die Mädels auf sowas nicht stehen, dann... Kann zu Problemen werden, ja. Ja, dann könnt ihr die armen Mädchen nicht immer mit in die Parks schleppen. Nee, das stimmt. Aber mein Freund, der findet das auch ganz okay. Ja, Philipp, und ihr kommt aus dem Norden, sagst du, aus Kiel, da wohnt ihr. Ja, genau. Ja. Genau, direkt aus Kiel. Dann wünsche ich euch jetzt eine gute Fahrt, dass ihr heil in Brühl ankommt und ich wünsche euch einen tollen Aufenthalt und ja, dann, dass ihr dann auch eine gute und fundierte Kritik schreiben könnt hinterher. Das werden wir auf jeden Fall. Und gute Fahrt. Schönen Gruß an deinen Freund. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss, Damian. Hier ist Daniel. Daniel ist 26. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen. Hallo. Daniel, weswegen rufst du an? Ich melde mich, weil ich ein Problem habe. Ich habe mich vor 3 Wochen mit von meiner Ex-Freundin getrennt und habe seitdem wieder extrem angefangen mit Kiffen. Dass ich auch wieder jeden Abend kiffe und auch so um die 2, 3, 4 Joints und dadurch halt morgens ziemlich viel verschlafe und halt so gut wie gar nichts auf die Kette kriege. Vor drei Wochen getrennt. Ja. Du hast dich von ihr getrennt? Ich habe mich von ihr getrennt, ja. Nach wie viel Zeit? Am 14. April waren es fast 2 Jahre. Also wären 2 Jahre gewesen. Ja. Und warum hast du dich von ihr getrennt? Das sind viele verschiedene Gründe. Sie war psychisch krank. Ich habe das am Anfang gedacht, dass ich das eigentlich packe. Sie hat das Borderline. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich damit so gar nicht klarkomme. Mhm. Und wir waren dann mehrmals getrennt. Ich glaube 5-mal insgesamt, wo ich dann auch komplett mit Sack und Pack von Hür auf Hot ausgezogen bin, dann zum Kollegen und dann meistens nach 1 bis 2 Wochen eigentlich wieder zurück bin. Mhm. Jetzt sieht es so aus, dass ich mir meine eigene Wohnung geholt habe, die auch... ihr habt zusammen gewohnt? Wir haben zusammen gewohnt, ja, aber auch direkt vom ersten Tag an. Mhm. Das war vielleicht auch der Fehler. Allerdings ist das ein Fehler, finde ich schon. Am ersten Tag? Direkt nach 1 Woche oder so? Ja, eigentlich schneller so, weil wir hatten uns kennengelernt übers Internet und dann hatten wir direkt Feuer und Flamme und dann bin ich mit meinen paar Sachen dahin gezogen, habe dann irgendwann meine Wohnung damals dann gekündigt gehabt und habe dann bei ihr gewohnt. Das ist ja irre. Also im Internet kennengelernt, Feuer und Flamme und sofort zusammenziehen, ist der absolute Wahnsinn. Ist der absolute Wahnsinn. Und auch der absolute Fehler. Der absolute Fehler. Das ist, glaube ich, das wird vielleicht unter 10.000 Mal wird das vielleicht einmal gelingen. Ja. Aber wenn das so problematisch war, dann müsstest du doch eigentlich in gewisser Weise jetzt erleichtert sein, dass es vorbei ist. Du, erleichtert bin ich darüber. Also ich bin eigentlich ganz froh darüber. Es gibt zwar immer noch ein paar Momente, wo ich an sie denke, beziehungsweise wo ich denke, gut, es wäre vielleicht doch schön gewesen, wenn ich nochmal mit ihr zusammen wäre oder so, aber eigentlich bin ich die meiste Zeit eigentlich ganz zufrieden damit. Ja, warum dröhnst du dich dann zu? Ja, ich weiß es nicht, weil ich die Zeit dafür habe, denke ich mal. Wie war das denn in der Zeit, als du mit ihr zusammen warst? Hast du gar nicht gekifft? Ja, habe ich alle 3 Wochen einmal oder so. Und das war dann auch nur am Wochenende, wo ich dann mal beim Freund geschlafen habe. Und ansonsten eigentlich nicht, nee. Was machst du vom Beruf? Ich arbeite in einem Callcenter. Ja, also hast du deine festen Arbeitszeiten? Ja. Und ja, muss dann auch mehr oder weniger fit sein. Richtig. Bist du aber nicht. Fit bin ich schon, aber... angeschlagen. Ja, schon, ja. Mhm. Ich meine, auf der Arbeit, das kriege ich alles gut hin, Ich habe jetzt gerade gedacht, ja, das ist schon mal gut, dass das funktioniert. Ich hatte jetzt gerade gedacht, du bist irgendwie völlig im Liebeskummerwahn und... Nee, eigentlich gar nicht. Oder was heißt eigentlich? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Nein. Ich meine, dann ist es ja wirklich in dem Fall nur eine Frage der Disziplin. Wirklich der Disziplin. Wenn du im tiefen Liebeskummer bist, ist es schwieriger mit der Disziplin. Aber so ist es einfach nur so, du machst es halt, weil du Zeit hast. Dann machst du es halt nicht, wenn du jetzt Zeit hast. Mach dir einen Plan abends, dass du dich irgendwie mit anderen Leuten triffst oder irgendwas unternimmst, dass du gar nicht in Versuchung gerätst. Oder kauf gar nicht so viel ein, dass du es gar nicht zu Hause hast. Einfach die ganz kleinen Tricks. Ja, das sage ich mir eigentlich schon die ganze Zeit. Das ist ja so, dass ich, seitdem ich 18 Jahre alt bin, ich meine, ich bin jetzt 26, seitdem ich 18 bin, bin ich aus dem Heim nach Wuppertal, also wieder nach Hause gezogen, in meine eigene Wohnung, und da habe ich halt jemanden kennengelernt, und dann habe ich es halt seitdem eigentlich ziemlich extrem gemacht. Dann habe ich mal zwei Jahre in Mannheim gewohnt, da habe ich dann eigentlich so gut wie gar nicht mehr geraucht. Dann bin ich wieder nach Wuppertal, dann hat es wieder angefangen, und als ich halt sie dann kennengelernt habe, habe ich halt erstmal ganz aufgehört. Merke halt jetzt, dass ich da irgendwie schon wieder nicht mehr rauskomme, und ich ärgere mich eigentlich jedes Mal selber. Ja gut, aber das sind jetzt erst 3 Wochen. Das schaffst du, da musst du jetzt nicht groß, das schaffst du alleine. Da kannst du dich am eigenen Schopf rausziehen. Extremes Kiffen verblödet einen. Also Kiffen ist nun, man hat das früher immer so ein bisschen leichtfertig dargestellt, naja, Kiffen ist nicht so schlimm. Kiffen ist auch sehr schlimm. Muss ich dir nicht erzählen, müssen wir nicht drüber reden. Also da kann ich es nur wirklich an dein Selbstbewusstsein und an deine Disziplin appellieren, dass du es in der Hand hast, das zu reduzieren und das wirklich mal wieder eine ganze Weile komplett sein lässt. Schmeiß es weg, was du hast, und kauf nichts Neues ein. Zack, das Einfachste. Ja, ich weiß, es tut einem da leid, wenn man es wegschmeißt, aber weg damit. Nee, nicht deswegen, sage ich quasi so, sondern weil ich mir eigentlich immer wieder selber einen Arsch beiße, weil ich mir sage, ich muss noch dies machen, ich muss noch das machen, ich bin jetzt in meiner eigenen Wohnung, ich muss da noch ein paar Sachen, auch Enterkram erledigen, und nehme mir das abends dann halt vor, denke mir dann, okay, komm, jetzt kannst du hier noch eben ein rauchen und dann mal eben noch eine Runde zocken am PC, und dann haben wir schon wieder 2, 3 und kommen morgens ja nicht aus dem Bett. Gut. Ja, aber, ich weiß, selber schuld. Aber das, genau, selber schuld. Das kannst du dir verbieten. Kann ich gar nicht so sagen, Daniel, es liegt an dir. Solche Sachen haben wir alle. Jeder von uns hat schon so Phasen gehabt mit irgendwelchen anderen Sachen. Da ärgerte man sich schwach, wenn man eine Weile dann immer nachgiebig ist und schwach ist. Aber man schafft das, wenn man das will. Man muss es wollen. Du musst es wollen. Okay. Also will es. Okay. Daniel, viel Glück, alles Gute wünsche ich. Gut, ich danke dir. Tschüss. Gerne. Tschüss. Und hier ist Werner. Werner ist 66. Guten Morgen, Werner. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo, Werner. Über was reden wir beide? Ist der Domian schon dran? Ja, ich bin's. Weil das ist ein bisschen zeitversetzt. Hallo, Domian. Guck gar nicht in den Fernseher. Ja, ich wollte mich bei dir bedanken und dir gratulieren zum Jubiläum. Dankeschön. Bedanken dafür. Ich hatte am 20. Januar eine Sendung gehabt bei dir. Mhm. Und da habe ich über den Tod von meiner Frau gesprochen und auch von meinem Hund, der kurz nach meiner Frau gestorben ist. Ich erinnere mich. Es ist ja noch nicht lange her. Nee, das ist noch nicht lange her. Das war am 20. Januar. Ja. Und an dem Abend habt ihr mir auch ein paar Telefonnummern gegeben, wo ich dann mich bedankt habe fürs Interesse. Und nach circa 4 Wochen oder 5 Wochen kam auch eine Liste von der Redaktion von euch mit 38 Leuten drauf, die mit mir Kontakt aufnehmen wollten und mich trösten wollten, beziehungsweise mit mir über diese Sache sprechen wollten. Hab auch alle soweit abgearbeitet. Und unter anderem war da auch eine Dame aus Österreich dabei. Die hieß Renate. Renate aus Österreich. Ja. Und dann habe ich mich auch bei ihr bedankt förmlich. Und da kam eine E-Mail zurück. Habe ich ihr geschrieben, dass ich keinen Partner suche. Und ja, da kamen noch 2 E-Mails von ihr. Und die letzte E-Mail, die dann kam, da bin ich dann ein bisschen wach geworden. Habe gesagt, hallo, da ist doch irgendwas. Also Renate aus Österreich hat signalisiert, dass sie gerne einen Partner hätte. Ja, ist auch noch nicht mal so direkt. Sie hat auf jeden Fall mal ihre Seele ein bisschen ausgepackt. Sie hat auch eine schlechte Ehe hinter sich gehabt und ist seit 15 Jahren alleine. Und was soll ich sagen, Domian? Von da an ging es bergauf. Ach. jeden Tag 1-2 E-Mails, jeden Tag Telefon 2-3 Stunden. Und mittlerweile sind wir beide richtig doll verliebt. Ach. Und wir treffen uns in 14 Tagen. Nein. Das erste Mal. Nein. Ja. Und wenn alles so ist, wie wir uns das vorstellen, würden wir zusammenbleiben. Und ich werde nach Österreich gehen. Ach, Werner, was für eine Geschichte. Das ist unglaublich. Was für eine Geschichte. Ja. Wie ich mich darüber freue. Ja. Wenn Renate uns nicht geguckt hätte und wenn Renate nicht geschrieben hätte und wenn wir es dir nicht dir geschickt hätten, dann wäre alles nicht passiert. Nein, wäre ich auch heute noch alleine. Das ist ja Wahnsinn. Das ist so eine wunderbare Frau, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also ihr habt euch aber noch nicht gesehen, ne? Das heißt, nein. Wir haben zwar Bilder voneinander, aber wie gesagt, es sind auch 700 Kilometer. Und ich hatte auch in den letzten 4 Wochen ganz böse mit einer Erkältung zu kämpfen, die ist Gott sei Dank vorüber. Mhm. Und deswegen sehen wir uns jetzt erst am 3. Mai. Mhm. Und wie gesagt, wenn alles so passt, wie wir uns das denken, ich hab ein Buch angefangen zu schreiben darüber. Ja. Und mal gucken, was draus wird. Aber wir zwei sind uns an für sich sehr einig, möchte ich mal sagen. Das ist ja sehr toll. Du warst ja sehr traurig am 20.01., als wir miteinander gesprochen haben. Wie ist das jetzt? Denkst du auch jetzt in diesem zarten Glück, sag ich mal, das sich da entwickelt, denkst du an deine verstorbene Frau? Jeden Tag. Ja. Das weiß sie auch. Wir sprechen auch sehr viel über meine Frau. Hm. Du hast keinen Gewissenskonflikt? Jetzt nicht mehr, nein. Ja. Ja, finde ich völlig in Ordnung. Ich frag dich nur, um Gottes Willen. Es sei dir wirklich gegönnt, dass du ein Glück findest. Und ich kann dir auch noch was dabei sagen. Und zwar, ich war bei einer Kartenlegerin gewesen. Mhm. Kurz nach deiner Sendung war das. Und die hat mir gesagt, ich soll mir keine Frau suchen. Hatte ich eh nicht vor. Mhm. Weil meine Frau, die Hanne, würde mir eine Frau zuführen. Ach so. Das war so ein Zufall. Das ist ja lustig. Und so eine ist Woche es später kamen dann diese E-Mails von ihr. Wahnsinn. Ne? So. Und das hat alles sowas von gepasst. Also du kannst es dir nicht vorstellen. Ne? Werner, vielen Dank für die Rückmeldung. Ja. Und melde dich doch vielleicht bitte nochmal so in ein paar Monaten. Und erzähl mal, wie es weitergegangen ist mit Renate. Und schöne Grüße an Renate in Österreich. Würde ich machen, Domian. Alles Gute, vielen Dank. Ja, ich danke auch. Tschüss. Ciao. Und hier ist noch Lothar. Lothar ist 64. Guten Morgen, Lothar. Hallo. Lothar, über was reden wir beide noch? Wir beiden reden darüber, dass du mein Leben ein bisschen verändert hast. Inwiefern? Weil du mal vor 10 Jahren gesagt hast, wie du dich fit hältst. Und das habe ich übernommen. Ja, was habe ich damals gesagt? Es ging um Fitness. Ja. Und da hast du gesagt, wie du dich fit hältst, dass du jeden Morgen 50 Liegestütze machst oder jeden Mittag, wenn du aufstehst, weil du nicht so viel Zeit hast. Ja. Und ich bin Musiker und ich habe ein ähnliches Leben wie du. Ich bin immer spät im Bett und dann habe ich das auch gemacht. Und seitdem mache ich das. Du machst und meine ganzen Freunde versuchen das auch, die schaffen das aber nicht. Ja, ich mache es in der Tat immer noch, weil wenn man das trainiert hat, sind 50 Liegestütze ein Kleinkram. Das kriegt man schnell. Ja, meine ich auch, ja. Machst du es an einem Stück oder machst du 25 und dann eine kleine Pause? An einem Stück und ein bisschen Gymnastik und dann ist man mit 3-4 Minuten davon ab, ne? Seit 10 Jahren, das ist ja ein... Ich weiß nicht, wann hast du das gesagt? Ich muss ungefähr vor 10 Jahren. Ich weiß es gar nicht, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich gucke deine Sendung von Anfang an, oder ziemlich von Anfang an. Die eine der ersten, die ich gesehen habe, war... das mit dem Typ, der immer mit dem Mettrieb. Oh, das ist aber lange her. Ne? Unser Klassiker, der Hackfleischmann. Der Hackfleischmann. Ich glaube, das war, ich weiß gar nicht, das war 96 oder so. Ja, so muss das gewesen. Das ist sehr lange her. Ja, also, dann freue ich mich, dass mein kleiner Tipp dazu beigetragen hat, dass du fit und stabil und muskulös bist. Genau. Sind wir schon zu Ende? Wir sind zu Ende, die Musik läuft. Aber du hast es erzählt, das ist doch das Wichtigste. Ja, genau. Okay. Schade, lieber Lothar. Ich hätte noch eine gute Story, aber ich rufe nochmal irgendwann an. Sehr gerne. Da können wir gerne nochmal miteinander reden. Jetzt ist es ein bisschen eng. Okay, alles klar. Lothar. Mach's gut. Mach weiter so. Ihr seid eine gute Truppe. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben. Das war's für heute. Da klappt immer noch so ein bisschen was 18 Jahre Domian nach, aber das sind ja auch nette Anrufer, die dann ihre Geschichten erzählen. So, in der Technik heute Nacht Benjamin Vlies und morgen ist Freitag, Freitagnacht, da sind wir natürlich auch wieder für euch da. mit einer freien Themennacht. Ihr könnt dann auch wieder gerne anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. Freie Themennacht 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und bitte, bitte nicht vergessen, eure Mail reinzuschreiben. Und bitte, bitte nicht zu lang die Mails formulieren, damit die Kollegen schnell kapieren, um was es geht. So, jetzt wünsche ich euch eine schöne, eine gute Nacht und ich sage ganz einfach bye bye und ciao. Bis morgen. Tschüss.